Welches ist die Messe, der wir nach dem Wunsch der Kirche an allen Sonntagen und den anderen gebotenen Feiertagen beiwohnen sollen? Es ist hier der Wunsch der Kirche, es ist hier formuliert vom Heiligen Pius X., ist die Pfarrmesse.